Moin, herzlich willkommen zurück zum PlayStation Gentleman Cast. Neues Jahr, neues Glück, neues Format. Wir schauen mal. Neues Jahr. Neues Jahr. Wir sind inzwischen in 2018, das heißt, ihr habt uns vor 2 Jahren das letzte Mal bewusst in dem Podcast gehört. Und ja, wir haben uns ein wenig umorientiert, wie die meisten festgestellt haben. Und dementsprechend tun wir das gleich auch mal ein bisschen im Podcast. Heute in der lauschigen Zweierrunde mit einem Thema. Dieses Thema hat 10 Fragen, die ich erstellt habe, und mein Konterpart, der Sören, wird diese hoffentlich beantworten können. Wir werden versuchen, die 30-Minuten-Grenze nicht zu überschreiten, können es aber nicht versprechen, ihr kennt uns. Das Ding heißt noch 10 in 30, vielleicht heißt es heute Nachmittag 10 in 30 plus, wir müssen mal schauen. 10 in 180. 10 in 180, das würde bei uns hinkommen. Wenn wir mal die restlichen Lauflängen, wir haben zwar nur 4 Podcasts, kommen aber trotzdem auf Lauflängen, die andere Podcasts gerne hätten. Von daher sind wir halt die Elite im Langlabern und Dünnschiss sprechen, aber wir versuchen uns ein wenig den Gentlemans anzugleichen, wie es sein sollte. Und das teilen wir dann heute mal. Versuchen wir. Erstmal begrüße ich den Herrn Sören. Herzlich willkommen. Moin. Moin. Geht es gut? Ja, wahrscheinlich, nicht wahr? Ja, sicher. Ja, sicher. Sehr schön. Ich schnack wieder mit dir, da kann es einem doch nur gut gehen. Lang ist her. und das Thema, das wir heute besprechen, wird alle brennend interessieren. Wir sprechen über Pro Evolution Soccer. Und das ist so der Moment, wo wahrscheinlich alle sagen so, ach komm, nicht und nicht mit mir. Ich mach aus. Klickrate direkt massiv im Keller. Aber ist egal. Wir wollen nur die Anfangsklicks. Uns ist egal, wenn ihr nach 3 Minuten abschaltet. Und hast du den Timer laufen? Nee, mache ich erst an, wenn du die Fragen anfängst. Gut, dann machen wir also heute 10 in 30 plus. Mit euch nicht wundern. Der Abschnitt ab gleich sind die 30 Minuten. Alles, was davor und danach kommt, zählt ja gar nicht mehr dazu. Genau. Nur für euch. Sonst geht ja so die Zeit flöten. Also, wenn ihr nur die 30 Minuten hören wollt und sucht einen Timecode, werde ich nicht stellen, ist mir zu viel Aufwand, habe ich keinen Bock drauf, muss ich ganz offen sagen. Also ich setze das Ding schon hoch und ist schon mehr als genug Arbeit. Also, dann gehen wir mal direkt in den Infight. Wie gesagt, 10 Fragen, die wird der Sören jetzt gleich beantworten. Und dann fangen wir direkt mal an. Lieber Sören, wo liegen die Unterschiede zu der 2018er Version? Gibt es Unterschiede? Ja, es gibt Unterschiede. Es gibt positive Unterschiede und es gibt negative Unterschiede. Negativ natürlich ganz klar. Champions League ist zum Beispiel nicht mehr dabei. Borussia Dortmund kannst du auch nicht mehr spielen. Das ist jetzt kein Verlust. Ja, dafür kannst du Schalke spielen. Das ist, weiß ich auch nicht, ob das besser jetzt, ist. Nee, also lieber Schalke nimmt es mir nicht übel, aber naja, gut. Also in der, was wollte ich jetzt gerade sagen? Fuck. In der Vorversion. In der Vorversion? Genau, in der Vorversion hattest du halt Borussia Dortmund mit drin und jetzt hast du halt Schalke und Bayer Leverkusen. Genau, die waren letztes Jahr auch mit drin. Genau, die beiden hast du halt drin. Dann haben sie die Champions League verloren. Und ihnen fehlt halt immer weiterhin noch die großen Ligen in Europa. Ne? Also die haben die erste spanische Liga nicht, die erste englische Liga nicht, die erste Bundesliga nicht. Aber sind so für mich so 3. Ist es dann auch wieder so, dass du quasi vielleicht nicht die ganzen Mannschaften hast, aber die Spieler gerade in der englischen Liga, dass die wieder original sind? Ist das noch so? Oder? Zum Teil, ja. Okay. Also zum Teil sind die halt drinne. Wenn du jetzt zum Beispiel Chelsea nimmst, dann sind da auch die Chelsea-Spieler mit drinne. Weil die Spieler haben sie, also zumindest meine ich die halt auch in irgendwelchen anderen Vereinen, sag ich jetzt mal Quatsch, in den Nationalmannschaften spielen. Die sich selbst vermarkten sozusagen. Genau, weil die Nationalmannschaften haben ja glaube ich 80 Nationalmannschaften drinne. Und sie haben ja auch einige englische Clubs mit drinne, also Arsenal ist mit drinne, Liverpool ist mit drinne. Schön. Finde ich gut. Ja, also das sind jetzt so die beiden, die mir jetzt gerade so auf Anhieb einfallen. Ansonsten haben sie natürlich ein bisschen was an der Grafik gemacht. Ich finde, es sieht einen Tick besser aus als 2018 und man munkelt, nein, wir hatten das ja schon kurz im Vorgespräch gesagt, du hattest die Demo ja auch kurz gespielt und sagtest, es wäre etwas langsamer als die Vorversion. Genau, also gefühlt ist es leicht entschleunigt, gefällt mir aber ehrlich gesagt bis jetzt ganz ich, gut. Ich finde, das ist einer der großen Vorteile bei Pro Evolution Soccer, weil dadurch wirkt es auf mich taktischer und auch realistischer. Okay. Als jetzt zum Beispiel der große Konkurrenz aus dem Hause EA. Ja, auch die Demo hatte ich ja angespielt. Wie gesagt, ich finde sie gar nicht so schlecht, aber ich werde mal wie immer wahrscheinlich wieder auf PES zurückgreifen. Ja, schön. Also das sind so die ersten signifikanten Unterschiede, die du so akut dann feststellen kannst. Also keine Champions League mehr und Borussia Dortmund nicht mehr weg. Was schade ist, dass das Stadion dann auch dementsprechend nicht mehr mit dabei ist, ne? Genau. Das ist schade, weil das mit den Stadien ist wirklich cool. Also die Stadien, das ist so, also die Stadien sind richtig krass detailliert gemacht. Mhm. Also ich spiele gerade eine Saison quasi mit Liverpool und wenn du da richtig aus den Kabinen rauskommst und so, das ist schon ziemlich geil dargestellt. Also das muss man schon echt sagen. Das ist cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da ist dann der Schalke wieder ganz cool. Da bin ich gespannt, ob die Katakomben da so aussehen, wie halt wirklich im echten, in der echten Felddienstarena mit diesem Steinbruch-Optik und so. Das, Ich meine, da habe ich ein Screenshot von cool. gesehen. Ja, das ist cool. Ich habe Schalke noch nicht gespielt, weil Schalke einfach nicht so meine Mannschaft unbedingt ist. Kann ich nicht verstehen. Die sind momentan ja auch sensationell drauf, aber anderes Thema. Ne? Genau. Gut. Unser Verein steht ja besser da. Ja, ich wollte das jetzt nicht so offensiv hier kundtun, aber ja, ist halt so. Ne? Weiß ja jeder, dass wir beide grün-weiß sind, von daher alles in Ordnung. Ist so. Gut, dann kommen wir direkt zur zweiten Frage. Sind die Menüs besser strukturiert als in 2018? Das heißt, von der Aufteilung ein bisschen poppiger, du hast nicht mehr alles so verschachtelt, das war so das, was mich in 18 ein bisschen verstört hat, dass du 1000 Modis hattest, aber irgendwie keiner irgendwas richtig, ne? Ich finde die Menüs grauenvoll altbacken. Immer noch, das ist so schade. Wie gewollt und nicht gekonnt oder wie auch immer, jo. Also da müssen sie dringend irgendwas machen. Ja, das zieht sich inzwischen seit Ewigkeiten irgendwas schon durch. Also da hat sich ja gefühlt gar nichts getan. Was mir aufgefallen ist in der Demo, sie hatten neue Musik, die bei FIFA 17 wahrscheinlich schon lief, fand ich sensationell, wo ich denke so, ja, okay, versucht es halt, ist mir egal, ich versuche die Menüs schnell zu überspringen. Wie gesagt, die, wo waren wir denn? Mensch, du hast mich jetzt mit deiner Musik durcheinander gemacht. Die Menüs. Ja, das sind halt total altbacken. Also wirklich alt und angestaubt. Da müssen sie ganz, ganz dringend dran, weil das ist auch das größte Manko. Okay. Also auch in jedem Spielmodi, wenn du jetzt zum Beispiel die Saison spielst, dass du dich da irgendwie durchklicken musst bis zur halben Ewigkeit. Ja. Das ist definitiv nicht schön. Da müssen sie dringend irgendwas machen und da hoffe ich dann auf 2020, dass sie da. Habe ich bei FIFA jetzt was Cooles gesehen? Keine Ahnung, ob das neu ist. In der Demo habe ich es jedenfalls festgestellt. Da kannst du halt on the fly im Spiel jetzt die Auswechslung steuern. Das fand ich richtig gut. Das kannte ich aber auch noch nicht. Also, wie gesagt. Das war schon bei FIFA 2018, also in der 20, ja genau, letzte Saison schon so. Okay. Und das kannst du aber auch bei Pro Evolution Soccer. Ah, okay, das finde ich. Da kannst du auch on the fly wechseln. Also wenn da also bei FIFA ist es ja so, dass er dich dran erinnert, so du kannst jetzt wechseln, wenn du willst. Mhm. Oder macht dir ja quasi Vorschläge, die kannst du vorher auch schon bei deiner Ausstellung fixieren. Mhm. Und bei Pro Evolution Soccer ist es so, du kannst bei jeder Unterbrechung auf der linken Seite vom Touchpad auf der PlayStation kannst du sagen, so, du willst jetzt auswechseln und dann kannst du dich da durchklicken. Cool. Ich habe dir übrigens gerade mal bei uns in den Chat ein Screenshot geschickt. Ich habe da was piepen hören. Sekunde. Ja. Oh ja. Für euch mal, die es nicht sehen können, wir sind ja audiovisuell. Ne? Das heißt, genau. Ich erkläre euch, wie es aussieht und ihr hört mir zu. Es ist in der Tat so, dass das wirklich aussieht wie der Schalker Tunnel. Ich finde, es sieht da sogar besser aus als im Original. Es ist krass. Ja, ich meine, gut, das wird natürlich, der Screenshot ist jetzt original von Konami. Ja, der wird natürlich ein bisschen aufgehübscht sein. Ja, aber. Aber wenn ich bei Sky gucke, sieht es da schlechter aus, aber die haben auch, Sky kriegt es ja momentan nicht so hin mit ihrer Bildwiederholungsfrequenz und der Auflösung. Ich habe gestern wirklich das Spiel teilweise in 144p geguckt, wo ich denke, okay. Das ist doch eine bodenlose Frechheit auf einem 4K-Fernseher. Also das ist wirklich ein Matschau. Aber egal, anderes Thema. Machen wir einen eigenen Podcast drüber, das ist dann 10 in genau. 30 Sky. kommen wir direkt zur dritten Frage. Kannst du was zu den Modis sagen? Gibt es neue Turniere? Gibt es Turniermodusse? Gibt es die Meisterliga? Was hat sich also verändert? Hat für mich verändert? Jetzt gefühlt auf den ersten Blick keine Veränderung zum Vorgänger. Klar, du hast Meisterliga, du hast MyClub, du hast Beer Legend. Es ist alles wieder da, wie es ist, aber nicht irgendwie wirklich was Neues. Okay. Ich habe noch nicht alle Modi ausprobiert, deswegen weiß ich nicht, ob in den Modis vielleicht irgendwas anderes jetzt drin ist oder neuer drin ist. Mhm. Aber ja. Schade. Schade. Kommen wir nochmal zu den Lizenzen. Kannst du was sagen? Mhm. Welche Lizenzen sind jetzt im Detail drin? Kannst du das sehen? Ich weiß, dass viel südamerikanische Sachen drin sind. Ich kann dir das sagen. Also die offizielle Partnerschaften haben sie mit FC Barcelona, Liverpool, Arsenal, Schalke, AC Milan, Inter Mailand, AS Monaco, Celtic, Glasgow. Hier Celtic, dann Rangers, dann die Glasgow Rangers? Echt? Ja, ja. Okay. Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo, ja, Colo Colo kenne ich zum Beispiel gar nicht. Club Atletico River Plate und noch so ein paar, die man halt nicht so kennt. Ja, die ganzen Brasilianer. Genau. Ja. An Ligen, ja, die belgische Jupiler Pro League. Die dänische Super League, die englische League, was aber ja nicht die Premier League ist. Das ist, glaube ich, englische League ist das, die, ja, ist halt nicht wirklich drinne. Also, weil da hast du dann zum Beispiel, die führen es auf als Vereinsmannschaft. Mhm. Auch wenn du dann raufgehst, siehst du Man Blue, Man Red. Das eine ist Chelsea und das andere ist Manchester United. Tolle Sache. Hat sich ja nicht viel geändert. Nicht Schade. Wirklich. Ja, und halt die russische Liga ist mit drinne, Teile der spanischen Liga ist mit drinne, okay. Die Schweizer Liga ist mit drinne, die argentinische, die brasilianische. Das heißt, wir können die Young Boys Bern spielen. Das ist ja geil. Wollte ich schon immer mal tun. Ja. Kannst du. Dann haben sie halt die Nationalmannschaften drinne, von Europa, einige, also die großen auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie viele das jetzt sind. Warte mal, 2, 4, 6, 8, 9. Oh, ist ja cool. Also ja, gut, das Menge. Ist also jetzt auch kein wirklicher Fortschritt zum 18er. Nein. Schade. Nein, nein. Ja, aber gut, aber Stadien haben sie halt relativ viele drin. Ne? Camp Nou ist drin, Veltins Arena, Anfield, Emirates Stadium und so weiter und so fort. Also das, nein, weil es sind nur, ich meine, die Stadien von denen, wo sie halt auch offizielle Partnerschaften haben. Das schönste Stadion der Liga haben sie natürlich nicht. Also. Ja, dafür kannst du dann das Konami Stadium nehmen oder Neue Sonne Arena. Neue Sonne Arena ist das, hört sich an wie Schauinslandreisen von MSV Duisburg. Keine Ahnung, das sind halt Pro Evolution Soccer Original Stadiums, also welche, die wohl erstellt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass da eventuell das ein oder andere vielleicht so aussieht wie das von Dortmund, vielleicht noch ein bisschen abgewandelt, weil sie es ja nicht nutzen dürfen, aber sie haben es ja mal irgendwann erstellt und die fahren dann ja auch richtig dort ins Stadion und machen Aufnahmen, ja, genau. Die sie dann halt wirklich eins zu eins umsetzen. Heißt die Felddienst Arena wirklich Felddienst Arena? Ja. Das heißt, die machen quasi Werbung für Bier? Ja. Okay, cool. Lassen wir das. Gibt's... Also ist ja Namensgeber, ne? Also wenn das jetzt Beate Uhse Arena heißen würde, dann hättest du auch Beate Uhse Arena stehen oder YouPorn Arena oder keine Ahnung. Ich muss mal direkt, ich bin ja Mitglied, ne? Wann ist die nächste Mitgliederversammlung? Was, bei YouPorn? Nein, bei Werder. Das war einfach bei der nächsten Mitgliederversammlung einfach den Stadionnamen YouPorn Arena ändern. Mit Abstand das Geilste, was ich je gehört habe. Die YouPorn Arena. Mega. Sag Bescheid, meine Stimme kriegst du dafür. Ja, definitiv. Wir bilden eine Petition und lassen das durchziehen. Lassen wir das Thema. Also Lizenzen hat sich jetzt im Grunde eigentlich nicht wirklich viel getan. Ja, wir haben jetzt Dortmund verloren und Schalke bekommen, das heißt vom Regen in die Traufe. Gut, das lassen wir dann mal weiter so unkommentiert. Was ich aber wirklich krass finde in dem Spiel ist, wie detailreich halt diese Stadien sind. Ne? Also das hast du ja eben schon gesagt, mit dem Katakomben auf der Veltins Arena. Du kannst mir nicht eine Frage klauen. Wir haben gesagt 10 in 30 und nicht 9,25. Ja, okay. Naja. muss ich hier Moderatoren-like sagen, so hören Sie mal, mein Kopf zu. Ach, da unten. Ja, siehst du, ich dachte, du hast dich informiert. Ja, springen wir mal weiter. Also Lizenzen, wie gesagt, da hat sich jetzt im Grunde nicht grundlegend was ganz Neues ergeben, wo wir alle drauf gehofft haben, dass sie die MSL jetzt komplett lizenziert hätten oder so. Mm-mm. Oh, schade. Zlatan Ibrahimovic. Ich hatte auch gedacht, dass sie vielleicht die diese asiatische hier, diese asiatische Liga da irgendwo haben. Mhm. Chinesen wäre auch interessant gewesen, oder? Genau, weil da natürlich jetzt gerade relativ viele Spieler auch hingegangen sind. Das hätte ich noch ganz interessant gefunden, aber sie ist auch nicht drin. Schade. Gut. Kommen wir mal zu einer Veränderung, die mich relativ, oder ob, mal gucken, ob es da Veränderungen gibt. Ich bin ja so ein BL-Legend-Spieler. Das heißt, ich habe halt diesen Drang, mich selber in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, ich will der weltbeste Fußballspieler werden. Im PES. Gibt es da Veränderungen? Gibt es da was Neues? Ist das exakt gleich geworden? Konntest du das schon angucken? Also wenn du im Rampenlicht stehen willst und willst der weltbeste Fußballer in PES werden, Werder hat jetzt auch E-Sports. Ja, aber gegen Aubameyang und Werder komme ich nicht an. Also bin ich ganz... Und die spielen aber eher. Die spielen FIFA. Ja, die spielen alle nur FIFA, ich weiß gar nicht warum. Aber egal. Nein, also ich habe Beer Legend ehrlich gesagt noch nicht gespielt, weil das für mich das der Modus ist mit der wenigsten Motivation aktuell. Das war der einzigste Modus, den ich nachher zum Schluss gespielt habe, um halt so einen entspannten, so ich trinke mal 15 Bier und zock mal eine Runde PlayStation, ohne dass mir einer auf den Sack geht. Weil bei PES Beer Legend will keiner joinen. Da will ja auch keiner auf den Sack gehen, das ist wirklich gut. Kleiner Insider-Tipp. So, und jetzt kommen wir dann auch, wenn sich da nichts getan hat, müssen wir doch nicht weiter drüber sprechen. Kommen wir mal zu deiner schon vorgenommenen Frage. Also Stadien, Fangesänge und so weiter, Inszenierung. Ist das nochmal geiler geworden? Also ich fand es dann 18 schon richtig gut. Wie ist es in 19? Ist es jetzt gleiches Niveau, noch besser? Oder? Also Stadien, die Detailreichheit von den Stadien und so, das ist schon grandios gemacht. Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Fangesänge, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da sind gar keine so richtig. Also du hörst zwar zwischendurch irgendwie, aber so richtig Fangesänge, wie du sie zum Beispiel bei FIFA hörst, hörst du da halt gar nicht. Okay. Und ja, und das, was ich eben halt meinte, ist die Detailreichheit, die du halt neben dem Platz hast, wo dann auch Kameraleute stehen, wo der Trainer gefühlt in der Coaching-Zone hin und her läuft. Das ist schon ziemlich krass und halt die Detailreichheit auch bei den Spielern. Ne? Du siehst die Spieler durch den Tunnel kommen und du erkennst sie sofort, ob das ein Aubameyang ist oder ob das ein Mohamed Salah ist oder keine Ahnung was. Das ist krasser als bei FIFA. Muss ich auch wirklich sagen, das ist wirklich aber jetzt schon gefühlt das dritte Jahr hintereinander, wo ich sage, was das Charaktermodell angeht, ist PES da meilenweit vor den FIFA-Jungs. Ich weiß nicht, ob ich da obwohl das grafisch jetzt nicht so viel besser ist als FIFA, aber diese, der Detail, die ganzen Nebengeräusche müsst ihr mal so ein bisschen ignorieren heute. Aber gefühlt bin ich, glaube ich, der Einzige, der so denkt. Also wenn ich mir die anderen Rezensionen angucke und die alle sagen, dass FIFA einfach das Nonplusultra ist, was das angeht, dann denke ich mir, haben die PES noch nicht mal angeguckt? Oder? Also wie gesagt, ich bin Fanboy, das ist bei mir immer, ich bin da wenig objektiv, aber was ich objektiv sagen kann, dass es gerade im Gesichtsmodell doch deutliche Unterschiede gibt zwischen FIFA und Pro Evolution Soccer. Ja, das ist auch so. Aber FIFA hat halt den großen, also FIFA hat halt den Vorteil, dass FIFA die großen Lizenzen hat. Deswegen wird sich PES da wahrscheinlich auch nicht durchsetzen, vermute ich mal. Wo wir bei Inszenierung sind, wie ist es? Mit unseren heißgeliebten deutschen Kommentatoren, sind sie immer noch so sensationell scheiße wie in den anderen Teilen, oder? Ja, aber das unterscheidet, ich sag mal, da hast du keinen Unterschied zu FIFA. Ich finde auf beiden die deutschen Kommentatoren. Haben sie denn in 2019 wenigstens Voice-Samples eingespielt? Oder sind es immer noch die gleichen wie in 17? Ich meine, dass es die gleichen sind. Mich geil. Ja, gut, dann haben wir das auch abgehakt. Aber heißt das, ich habe das Gefühl, dass sich die nicht so häufig wiederholen wie jetzt zum Beispiel bei FIFA. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Mbappé irgendwo spielen hast und Mbappé hat den Ball und Mbappé hier und Mbappé und bla bla bla und aber irgendwie Samples, die du halt in dem Spiel schon 3 oder 4 Mal gehört hast, dann ist das irgendwo, ja. Ja, ich höre es mir auch immer so eine Stunde an und dann werde ich automatisch auf Spotify um, dann können sie mich alle mal schlecken. Genau. Was ich da sonst empfehlen kann, ist, wer sich das mal angucken will, ein bisschen Werbung muss ja auch mal erlaubt sein, der guckt bei Twitch mal nach Let's Playmaker. Okay. Der spielt nämlich Pro Evolution Soccer. Der macht den Kommentar aus und kommentiert selbst, was er spielt. Und das macht er erstaunlich gut. Also Boah, es ist das echt ist klasse. echt Arbeit, ne? Also das, also Der reingucken. kann dir zu jedem Spieler, den er da, also er spielt MyClub und der kann dir dann zu den Spielern immer was erzählen und so weiter und so fort. Und das ist richtig cool. Also der macht Das das ist also, wenn man das, also gut ich ab. weiß nicht, ob er macht er das live, während er spielt, oder macht er Ja, eine Nachvertonung? das macht er live, während er spielt. Kranker Typ. Das ist, also, das kann ich multitaskentechnisch schon nicht, aber ich bin ja auch ein alter Mann, so wie du. Also von daher, gut, dann schon mal nice to know. Also, wie hieß der gute Mann nochmal? Let's Playmaker. Let's Playmaker. Also vor allem mal mitschreiben, ne? Mal reinschauen. Kannst du ja in die Shownotes schreiben. Ach Gott, ey, mach doch nicht so einen Scheiß, jetzt muss ich das wirklich machen, ne? Ja gut, dann mache ich das halt. Let's Playmaker, jetzt muss ich das, schick mir gleich mal den Link. Ich mach das, ja. Dann hüpfen wir mal weiter. Also, Resümee ist, Stadion sieht geil aus, aber Ton hat es scheiße. Genau. Okay, relativ einfach runtergebracht. Apropos Scheiße, Schiedsrichter, hat er sich da verändert? Gibt er jetzt auch mal Karten für die Gegner oder kriegt man immer noch für jede Grätsche, die man eine Sekunde zu spät timet, eine rote Karte? Nein, du kriegst nicht für jede Grätsche irgendeine Karte. Also du kriegst zwar schon irgendwie Karten, aber du kriegst nicht, also gefühlt nicht für jede Grätsche irgendeine Karte. Okay, das Das fand ich ist mit 17 schon und 18 relativ relativ gut. nervig, dass wenn du dich mal wirklich verschätzt hast und oder mal dummerweise auf Kreis gekommen bist, dass ich dann regelmäßig direkt rot gekriegt habe und denk so, wofür, tut Das mir war leid. aber, glaube ich, am Anfang schlimmer. Das haben sie nachher ein bisschen gepatcht. Okay, also das ist so mir immer negativ aufgefallen und aber das Damit spielst du zu brutal. gar nicht. Ich lasse den Ball laufen. Bremer Jung. Ja, eben. Aber ansonsten, Schiedsrichter ist immer noch erkennbar auf dem Spiel. Seitenlinie gibt es ja auch wahrscheinlich wieder, aber Ja, die siehst du du alle. nimmst ihn jetzt im Spiel nicht massiv wahr. Gibt es ein Video-Assist? Nö, also Oder? er ist jetzt, er macht nicht das Spiel, sondern das Spiel machst du. Also so wie es beim Fußball halt auch sein soll, ne? Okay. Und Schön das kommt eigentlich auch dezent, ganz gut aber hin. kein Game-Changer. Aber gibt es Nein. Abseitsentscheidungen, vernünftige, auch vom Computer gesteuert teilweise? Ja. Okay. Das dann ein bisschen Würde aktiver. ich behaupten, dass ja. Okay. Schön. Das heißt, wir haben somit eigentlich schon, sind wir mega gut in der Zeit. Wir sind gut in der Zeit. Sind, Für die letzten drei haben wir jetzt noch 10 Minuten. genau, für die letzten 3 haben wir 10 Minuten. Das heißt, wir gehen mal jetzt ins Eingemachte. Lieber Söre, was ist richtig scheiße an PES 90? Das ist relativ einfach und das haben wir sogar schon beides erwähnt, die Menüs. Und zwar auch in dem Spielmodus, also wenn du Saison spielst, dass du dich da wild durchklicken musst und so weiter und so fort. Und natürlich die ganzen fehlenden Lizenzen. Okay. Ja, das ist also wirklich so. Wobei Ja. man die ja nachpatchen kann, wenn man möchte. Ja, Wenn übrigens man sich die Mühe macht. funktioniert das auch wirklich gut. Wir können da auch mal einen Workaround machen bei uns bei Discord, wenn da das Interesse besteht. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht aus den letzten Jahren. Die Community ist, was das angeht, also ultra schnell. Das hat letztes Jahr keine Woche gedauert. Da war die Bundesliga quasi komplett en Detail fertig. Also das war wirklich krass. Ja, haben sie diesmal auch wieder. Also ich habe sie noch nicht reingepatcht, aber du hast dies ja auch wieder, dass die Patches schon verfügbar sind. Ja, und dann ist es auch wirklich schon fast wieder ein komplett anderes Spiel. Also das muss man wirklich sagen, dass also auch vom, ich weiß nicht, wie die Jungs das so hinkriegen. Also die Trikots sehen Da muss halt teilweise viel Arbeit, richtig ne? brutal aus. Das ist Fleißarbeit, ja. Das, was wir alle nicht machen möchten. Und Genau. das Rüberziehen ist wirklich super, super easy. Also das, ich habe es damals übers Handy gemacht. Also das war wirklich mega smart. Also ich habe Übers ja. Handy, okay. Ja, ich habe mir die ZIP-Datei, habe ich mir in mein Google-Laufwerk geschmissen und habe es dann angesteuert über die PlaySee und fertig war es. Ja, krass. Also der Browser ist mächtiger, als ihr manche so denken. Also Ja, der das stimmt. Das wusste ich PlayStation-Browser auch noch ist nicht. wirklich eine der besseren. Also wirklich Tipp von mir, wenn ihr jetzt nicht viel rumstöpseln wollt, schmeißt es euch in die Google Cloud, legt euch den Link in PlayStation-Browser, ladet es runter. Installiert von der Festplatte fertig. Also das war wirklich super easy. Also von daher kann man da viele geile Sachen machen. Gut, dann sind wir schon fließend mit Übergang. Was ist richtig geil an PES 2019? Richtig geil finde ich zum Beispiel die spielerischen Möglichkeiten, die taktischen Möglichkeiten, die du halt hast. Du hast halt, das ist einfach unglaublich, die Charakteristik oder die Charakteristik der Spieler. Nicht grandios, weil halt jeder Spieler auch ein bisschen anders ist. Und wenn du zum Beispiel die Saison spielst und du hast jetzt, kaufst dir einen Spieler, was weiß ich, kaufst dir tatsächlich irgendwie einen Mbappé oder keine Ahnung was und du möchtest nicht, dass er auf der normalen Position spielt, wo er spielt, dann lässt du ihn halt woanders spielen und je öfter ihn, länger ihn du dort spielen lässt, desto mehr lernt er diese Position auch und kann dann halt zum Beispiel da spielen, nur so als Beispiel. Oder ich finde, das Spielerische, ja, ich kann nur sagen, das Spielerische ist. Also es ist immer noch das, dass du halt die Spieler, dass du die Spieler erkennst, also die Grafik finde ich super. Und halt diese spielerischen Möglichkeiten, die du hast, die ich besser finde als in FIFA zum Beispiel. In FIFA kannst du mit fast jedem irgendeinen Trick machen. Deswegen sage ich immer, FIFA ist für mich eigentlich mehr so ein Arcade-Fußballspieler und PES ist mehr so Fußballsimulation. Geht mir ähnlich, wie gesagt, das ist halt jetzt Fanboy, ne? Was sollen wir anderes sagen? Klar würde ich lieber, und das muss ich auch ganz offen sagen, lieber Werder spielen mit der aktuellsten Aufstellung, mit Live-Daten und dem allen Pipapo. Aber ich, wie gesagt, ich zock jetzt PES seit ISS irgendwas ganz, ganz früh auf der PS2 länger als ich auf jeden Fall noch. wirklich noch ganz klasse, schön im Keller mit den Jungs zusammen und auf 3 Fernsehern und dann als Turnier. Und das war schon immer fußballerisch einfach das geilere Spiel, obwohl ich mein erstes Spiel halt FIFA 97 war. Und das Beste an FIFA 97 war halt leider der Hallenmodus. Das lässt schon tief schließen. Den es nicht mehr gibt. Den es leider nicht mehr gibt, ja. So von daher, ich bin da leider echt nicht objektiv, obwohl ich wirklich sagen muss, also die FIFA-Demo hat mir super gefallen. Fand ich spielerisch auch deutlich besser als alles, was ich davor jetzt bei FIFA spielerisch empfunden habe. Aber das ist immer noch, gerade von der Ballphysik auch nochmal ein leichter Unterschied. Und jetzt sind wir automatisch schon rüber in die letzte, aber wohl bedeutendste Frage: FIFA oder PES? Also ich habe das neue FIFA ja noch nicht gespielt, bin ich ganz ehrlich. Vielleicht werden wir ja bemustert nach dem Test jetzt, dass EA sagt so, ey Leute, das kann so nicht sein. EA, hier, ihr hört uns. Mein FIFA kommt nächste Woche. Ja, deins. Da habe ich aber nichts von. Aber vielleicht können wir dann auch nochmal 10 in 30 machen FIFA. Dann darfst du mir das ganze Spiel mal erklären. PES ist toll. FIFA hat aber einfach den Vorteil der Lizenzen, die halt drinne sind. Und der Spielmodi zum Beispiel, dass du Bundesliga hast. Also, dass du auch wirklich die Bundesliga so spielst, wie die Bundesliga ist. Das heißt, sie haben wenn du jetzt die nächste Saison spielst, hast du halt original erstmal den Spielplan, wie auch in der Bundesliga ist. Genau. Und dann die Live-Aktualisation zu den Wochenenden. Das war, glaube ich, in 16 schon so. Da fing das, glaube ich, mit an. Fand ich damals auch mega. Mich hat es halt fußballerisch leider null abgeholt. Ich bin komplett ausgerastet. Weil, wie gesagt, wenn du seit gefühlt über 20 Jahren jetzt PES spielst, kommst du mit der Ballphysik von FIFA nicht klar. So bescheuert das klingt. Ja, die Ballphysik ist halt anders. Ja, ist halt nicht, also das nur mal für alle, die PES nicht kennen. Jede Torschusssituation ist anders, egal ob du wirklich dreimal über einen 16er-Punkt auf einen 11er-Punkt aufs Tor läufst und dann schießt und immer in die gleiche Ecke schießt. Das Spiel oder der Torschuss entwickelt sich jedes Mal Anfang einfach komplett anders, weil es situationsabhängig ist, wie der Ball zum Fuß liegt, wie dein Spieler anläuft. Und das sind so viele Variationen, das muss man mal im Detail auch wirklich erwähnen, weil das für mich halt wirklich, nicht eine Situation hat sich bis jetzt geglichen und ich sitze immer noch da und mache einfach Videos davon, was für geile Tore ich einfach geschossen habe, aus einer Situation, wo ich es nicht erwartet habe, weil der Ball halt in einer günstigen Situation und ich dann den Schuss dann genau getimed hatte, das ist eine Kunst bei PES, das muss man echt sagen, den Schuss wirklich genau so zu timen, dass da ein geiler Volley wird, dass du ein Fallschirm machst. Das ist keine Gegebenheit, wie bei FIFA teilweise, dass es wirklich ja scripted ist, wann du einen Fallrückzieher machen musst und wann nicht. Und das ist bei PES hast du, diese Variation ist halt brutal. Genau. Also wie gesagt, spielerisch wäre ich eher für PES. Mhm. Aber es wird sich wahrscheinlich FIFA durchsetzen aufgrund halt der Lizenzen und der vielen verschiedenen Spielmodi, wo sie jetzt ja auch zum Beispiel dieses Jahr wieder einiges nachgelegt haben. Also es hat sich eigentlich zum letzten Jahr im Prinzip nicht wirklich viel verändert. Also du kannst nichts falsch machen, wenn du PES kaufst, genau. Wenn du Fußball spielen willst, und du machst auch nichts falsch, wenn du FIFA kaufst und möchtest halt gerne mit deinem Verein deine Saison spielen. Also wenn, ja, und wenn du Bock hast, halt Multiplayer zu spielen, würde ich wahrscheinlich auch eher zu FIFA greifen, weil halt mehr Leute FIFA kaufen als PES, ja, das wird wahrscheinlich wieder Konami so sein. Konami kann immer noch keine Netzwerkstruktur und das Gleiche, das haben wir gesagt, gefühlt PES 2004. Ja, verstehe ich. Aber PES spiele ich auch nicht online. Das ist so ein klassisches Offline-Spiel. Ja, der also eben schon angesprochene Let's Playmaker, der spielt halt nur online im MyClub-Modus. Ja. Und aktuell ist es relativ gut, aber ich habe halt auch zum Auslauf des letzten Jahres der Version habe ich halt auch gesehen, dass er dann teilweise auch mal 5 Minuten warten muss oder sowas, bis er ein Spiel hat. Ja, schade. Aber es ist, ja. Und das ist halt schade, weil es eigentlich ein gutes Spiel ist. Und ich finde zum Beispiel den MyClub-Modus finde ich besser als FIFA Ultimate Team. Ja, finde ich persönlich auch, wobei ich wirklich kein Freund von diesem Ultimate-Gedöns und MyClub ist für mich eigentlich nur Geldmacherei und das Fußballerische ja bleibt eigentlich im Endeffekt auf der Strecke und das finde ich ein bisschen schade. Ich finde es schön, wenn PES endlich sich wieder auf seine Meisterliga ein bisschen mehr besinnt und die mal noch ein bisschen ausbaut und das Be a Legend eigentlich endlich mal, weil das hat so viel Potenzial, dieses Spiel, gerade mit den Möglichkeiten des Trainings und so weiter, dass du da deutlich tiefer ins Detail gehen kannst. Da sollten sie vielleicht mal versuchen, den Fokus drauf zu setzen, so wie FIFA es mit Journey gemacht hat, was wirklich eine coole Sache ist, zu sagen, ey, wir machen jetzt eine Singleplayer-Kampagne, ich kenne sie von Madden, und fand eigentlich die Singleplayer-Kampagne noch geiler als Madden an sich. So bescheuert das klingt. Einfach um dem Spiel ein bisschen Tiefe zu geben. Finde ich ganz cool. Das stimmt. Aber gut. So, was sagt unsere Timer-Clock? Ja, wir haben noch 10 Sekunden. Krass, ey, das ist, also Leute, ihr seid live dabei. Punktlandung im ersten Podcast. Können nur wir. Wir sind halt die Gentlemen. Also, lieber Sören, ich danke vorab schon mal für deine Hilfe. Das war mir mal wieder eine Ehre, mit dir zu casten. Immer gerne. Wenn ihr uns Anregungen geben wollt, vielleicht noch ein paar Themen oder vielleicht einen Podcast-Wunsch hast, worüber wir mal sprechen sollten in 10:30, ob ihr dieses Konzept 10 Fragen in 30 Minuten zu erörtern, einfach um den Podcast ein bisschen schlanker zu gestalten, ob euch das gefällt, ob wir auch wieder einen langen Podcast machen wollen über breite Themen, über Pressekonferenz, wie wir es früher gemacht haben, oder was auch immer dann euch so gerade auf der Nase liegt, besucht uns entweder bei Discord, Link in den Shownotes, oder halt schreibt uns über unsere E-Mail-Adresse, die findet ihr auf dem PlayStationGentlemanCast.com und lautet askus@PlayStationGentlemanCast.com. Da könnt ihr uns dann gerne Fragen schreiben, Sorgen, Nöte, Anregungen, Kritik könnt ihr gerne behalten, ist mir scheißegal. Ihr könnt uns bei iTunes bewerten, ist mir auch scheißegal, und wenn ich dann eine -1 kriege, ey, who cares, wir wollen nicht die Welt erobern, wir wollen euch ein bisschen Spaß bringen, uns ein bisschen Spaß bringen, und streng genommen möchte ich eigentlich nächstes Jahr nur wieder zum Fachbesuchertag auf die Gamescom. Nur deswegen mache ich den ganzen Scheiß hier. Nein, also wir möchten euch mal wieder ein bisschen was bieten. Wir haben geil angefangen, haben dann jedes Jahr eine sensationelle Folge aufs Parkett gelegt. Und das möchten wir jetzt wieder anschließen, aber wir möchten eventuell 2 Ausgaben dieses Jahr vielleicht noch hinkriegen. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, noch 2 Stück, krass. Ja, also hatte so gedacht, vielleicht kriegen wir es hin, einmal im Monat ein Spiel zu hören. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wie gesagt, Anregung, so bitte. Und alles, was euch so einfällt, schickt uns. Kritik, wie gesagt, verboten. Das war's von meiner Seite. Lieber Sören, herzlichen Dank. Gerne. Und ich danke auch. Wir lesen und hören uns demnächst. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.